Kundgabe 4765. Empfangen durch Bertha Dudder am 26.10.1949. Hinweis auf das Ende und Mahnung, für Seele zu sorgen. Alles weiset auf das Ende hin. Sehet um euch und gebt euch keiner Täuschung hin, dass ihr annehmet, irdisch emporzusteigen und ihr die Notzeit überwunden zu haben glaubt. Sie bricht erst an, und was ihr erleben werdet, übertrifft alles bisherige. Achtet auf die Zeichen der Zeit und vergleichet sie mit dem, was ich euch angekündigt habe. Ihr wollet es nicht wahrhaben, dass die letzte Zeit gekommen ist, und darum achtet ihr nicht meiner Ankündigungen. Und doch werdet ihr nicht verschont bleiben, sondern Zeugen sein für die Wahrheit meines Wortes. Nur würdet ihr weit mehr gewinnen, so ihr glaubt und mein offensichtliches Wirken erkennet. Ihr werdet viel gewinnen für eure Seelen, denn es kräftigt sich dann euer Glaube und hilft euch auch, die schwere Zeit zu ertragen. Es wird der Tag herankommen, den ich bestimmt habe seit Ewigkeit. Ich aber will euch nicht ungewarnt diesen Tag erleben lassen. Und deshalb komme ich immer wieder im Wort zu euch und mache euch auf die gewaltige Umänderung eurer Lebenslage aufmerksam. Irdisch könnet ihr nichts begünstigen. Ihr könnet nicht vorsorgen. Ihr könnet auch nicht fliehen und euch und eure Habe in Sicherheit bringen. Ihr könnet nur für eure Seele sorgen, dass sie diesen Tag vorbereitet erlebt. Dann seid ihr trotz aller Not geborgen an meinem Vaterherzen, und ich stehe euch auch irdisch bei. Darum trachtet nicht danach, euch in der kurzen Zeit, die euch noch bleibt, irdische Verbesserungen zu schaffen, denn nichts wird euch bleiben als das, was ich euch zubillige und was euch zufällt, so wie ihr nur mein seid durch euren Willen. Vermehret nicht eure Erdengüter, sondern nur den Reichtum eurer Seele. Gebet ihr Speise und Trank und machet sie dadurch stark und reif für das Kommende. Denn ob auch die Zeit von mir aus kurz bemessen ist bis zum Ende, so wird sie doch größte Anforderungen stellen. Und denen sollt ihr gewachsen sein durch starken Glauben. Achtet auf die Zeichen der Zeit und erkennet, dass das Ende nahe ist. Und tuet alles, um das Ende gleichmütig und vertrauend auf mich erwarten zu können. Bereitet euch vor, indem ihr nur eurer Seelen gedenket. Innigste Verbindung suchet mit mir, eurem Schöpfer und Vater, von Ewigkeit, auf dass ihr mir treu bleibet bis zum Ende. Amen.